Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mücken, Schnaken, Wespen sind lästig, schmerzhaft und unangenehm. Dass es drastisch weniger Fluginsekten gibt als früher, ist trotzdem eine alarmierende Nachricht. Die Folgen für unser Ökosystem könnten schlimm sein. Als Bestäuber für viele Pflanzen und als Futter für Vögel und andere Kleintiere sind Insekten unverzichtbar. Eigentlich konnte es ja jeder merken, der älter als 40 ist und sich an Autofahrten in der Kindheit erinnert. Wie damals die Windschutzscheibe ausgesehen hat nach ein paar hundert Kilometern im Sommer, voller toter Insekten. Und heute? Braucht man nur noch selten den Insektenschwamm an der Tankstelle, um die Scheibe zu putzen. Und dann gab es auf einmal diese Zahl, 75%. Um 75% ist die Zahl der Fluginsekten zwischen 1989 und 2016 zurückgegangen. An manchen Orten weniger, an anderen noch mehr. Also die Größenordnung der Verluste ist schon bedenklich und sehr, sehr hoch. Und vom Prinzip her ist es so, dass die terrestrischen Ökosysteme in allererster Linie und ganz maßgeblich von Insekten beeinflusst werden und insofern natürlich dort auch gravierende Effekte zu erwarten sind. Sagt Martin Sorg, Entomologe, also Insektenforscher. Gemeinsam mit dem Entomologischen Verein Krefeld ermittelt er seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Naturschutzgebieten, vor allem in Nordrhein-Westfalen, die schiere Masse der Fluginsekten. Von den etwas mehr als 33.000 Insektenarten in Deutschland sind weit über 90% flugaktive Insekten. Das heißt, wenn wir über Artenvielfalt von Insekten reden, dann reden wir über Fluginsekten. Von den Fluginsekten kann man also wohl auf die Situation aller Insekten schließen. Zudem gehen den Insektenforschern aus dem Rheinland immer auch ein paar Ameisen und Laufkäfer in die Falle. Denn das ist das wichtigste Handwerkszeug der Krefelder Entomologen. Die sogenannte Malaise-Falle. Eine davon steht auf einer Wiese unter einem alten Baum. Sie sieht aus wie ein kleines Zelt aus feinem Netzstoff. Grundfläche etwa 1x2 Meter, unten schwarz, oben weiß. Der First ist auf einer Seite höher. Dort sind in 1,90 Meter Höhe zwei Kunststoffflaschen übereinander installiert, der sogenannte Fangkopf. Wir bauen diese Fallen selbst seit 1982, immer nach dem gleichen Schnittmuster. Ja, das Prinzip ist, dass Tiere mehr oder weniger zufällig in diese Konstruktion hineinfliegen, dann eine hellere Situation im Dachbereich haben und Fluginsekten fliegen, wenn sie gegen ein Hindernis fliegen, in allererster Linie die meisten Individuen nach oben und zu einem helleren Punkt. Und wenn sie den Fangkopf nach Süden ausrichten, dann ist da halt auch der hellste Punkt. Sobald wie die Tiere sich in der oberen Flasche befinden, fallen sie normalerweise irgendwann wegen der Alkoholdämpfe nach unten und landen dann in dem flüssigen Alkohol. Und damit ist das Insekt konserviert. In 63 Naturschutzgebieten haben die Insektenforscher ihre Fallen schon aufgestellt, jeweils von 1. April bis 30. Oktober. Weil die Falle Tag und Nacht sehr effizient Insekten fängt, wird sie nicht Jahr für Jahr am selben Ort installiert, aber an einigen Stellen war sie mehrmals in Betrieb, im Abstand einiger Jahre. Die Sammelflaschen werden etwa alle 10 Tage gewechselt und dann archiviert, erklärt Martin Sorg, während Regen auf Baum und Falle rauscht. Das heißt, wir können heute zurückgreifen, auch auf Originalproben, die 20 oder 30 Jahre alt sind. So könnte man sie auch heute noch zählen und die Arten bestimmen. Bisher war das nur bei einem Teil der Millionen von gefangenen Tierchen möglich. Denn das ist nicht nur mühsam, es erfordert auch sehr spezielle Kenntnisse einzelner Insektenfamilien, die selbst in einem Entomologenverein nicht selbstverständlich sind. Aber die Insektenforscher hatten eine ganz andere Idee, um die Fangergebnisse auszuwerten. 1987 sind wir auf den Gedanken gekommen, die Standortergebnisse auch als Gesamtmenge zu betrachten. Das heißt, wir haben ein Messprotokoll entwickelt, wie man solche Standortergebnisse in der Insektenmasse auch wiegen kann. Für uns war das Anfang einfach nur ein Zusatzwert zur Vervollständigung. Ebenso wie wir in der gleichen Zeitspanne, also zwischen 1985 und 87, begonnen haben, alle möglichen anderen Zusatzparameter, also Vegetation neben der Falle und viele andere Dinge, für die Standorte zu dokumentieren. So entstand ein unvergleichlicher Datenschatz, dessen detaillierte wissenschaftliche Auswertung 2017 das Schlagwort Insektensterben auf die umweltpolitische Agenda brachte. Denn auch wenn die Krefelder Entomologen ihre Fallen vor allem im Nordwesten Deutschlands aufgestellt haben, ihre Ergebnisse sind durchaus auf das ganze Land übertragbar. Damit liefern sie Artenschützern und Wissenschaftlern Argumente, die es bisher so nicht gab, sagt Wolfgang Weißer, Tierökologe an der TU München. Denn der dramatische Rückgang der Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten weltweit, der wurde vor allem bei großen Säugetieren, Vögeln und anderen auffälligen Tieren dokumentiert. Die Studien, die es gab, und es gibt viele Studien, haben aber darauf hingedeutet, dass auch bei den Insekten ein dramatischer Rückgang an Populationsdichten, auch an Arten zu verzeichnen ist. Die Krefel-Studie hat das nun mal sehr eindrücklich nachgewiesen, weil sie tatsächlich sagen können, von so und so viel Kilo Insekten gehe ich jetzt auf so und so viel runter. Ansonsten gibt es über das Vorkommen von Insekten nur viele Einzelstudien über kürzere Zeiträume und mit ganz unterschiedlichen Methoden, so dass sie nicht direkt vergleichbar sind. Und es gibt die rote Liste der Weltnaturschutzunion, die Jahr für Jahr mehr bedrohte und aussterbende Insektenarten verzeichnet. Allerdings wurden auch erst 0,8% der bekannten Arten für die rote Liste untersucht. Und es ist nicht so, dass die Arten von heute auf morgen weg wären. Irgendwo in Deutschland finden sie die nochmal, aber ihre ökologische Funktion ist nicht mehr die gleiche wie vorher, weil sie nur noch an weniger Orten mit weniger Individuen vorhanden sind. In allen Ökosystemen spielen Insekten eine zentrale Rolle. Und sie haben viele Aufgaben. Ohne Bestäuber gäbe es viele Samen und Früchte nicht. Die vegetarisch lebenden Arten knabbern auch an abgestorbenen Pflanzen, sind also am Recycling von Nährstoffen und der Entstehung von Humus beteiligt. Und es gibt auch Insekten, die andere Insekten fressen. Sie können Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse in Schach halten. Und dann sind Insekten natürlich Nahrung für Vögel und andere Kleintiere. Axel Hochkirch, Professor am Lehrstuhl für Biogeographie der Universität Trier, beschäftigt sich mit Insekten, bei denen sich diese vielen Rollen besonders gut beobachten lassen. Heuschrecken gelten als Bioindikatoren für den Gesundheitszustand von Grünlandökosystemen. Im Grünlandbereich sieht es wirklich schlecht aus. Da gab es schon in den 50er, 60er, 70er Jahren den Trend, immer mehr Grünlandflächen in Ackerland umzuwandeln. Und das gab nochmal einen neuen Schub, als dann die Bioenergiepflanzen gefördert wurden. Und die verbliebenen Grünlandflächen werden häufig auch sehr intensiv bewirtschaftet. Die werden so drunter gemäht und dann vielleicht noch dreimal, viermal im Jahr gemäht, dass dann auf solchen Wiesen kaum noch was springt. Die Wiesen haben die bunten Farben der meisten Blüten verloren. Und sie sind verstummt, vor unseren Augen, aber langsam und deshalb von vielen Menschen kaum bemerkt. Anders als etwa in Ländern wie Slowenien. Da wurde wirklich gezielt gefördert, dass die Landwirte sich größere Maschinen leisten können. Und da haben wir wirklich Vorher-Nachher-Aufnahmen gemacht. Das heißt, vorher die Heuschreckendichte untersucht und es hat nur gewimmelt von Heuschrecken. Der Bauer ist da einmal drüber gefahren, danach war nichts mehr da. Da wird dann mit 40 km/h so eine Wiese gemäht, was früher gar nicht so schnell ging. Da konnte man langsam rüber tuckern und in der Zeit konnten natürlich viele Insekten das Weite suchen. Nur selten dokumentieren Forscher oder Mitarbeiter von Umweltbehörden die Verarmung der Wiesen. Vielmehr sind diese Behörden angewiesen auf ehrenamtliche Experten. Naturliebhaber, die in ihrer Freizeit suchen, bestimmen und zählen, was wo krabbelt, surrt und zirpt. Und das kann spannend sein. Ich habe viele Studenten, die erstmal sagen, naja, Heuschrecken interessiert mich nicht so, ich möchte eigentlich lieber was über Säugetiere oder Vögel machen. Und dann nehme ich die einmal mit ins Gelände und dann setzen wir uns mal eine Weile vor eine Heuschrecke und beobachten die. Und dann merken die erstmal, dass die Tiere sich doch auch sehr interessant verhalten, sehr interessantes Balzverhalten haben. Wenn sie sich hier die rote Keulenschrecke anschauen, die gibt es auch in einigen Bereichen Deutschlands, ist eigentlich recht weit verbreitete Art. Die hat solche Fühlerkeulen, mit denen sie dann wirklich einen ausgefeilten Balztanz vor dem Weibchen aufführt. Ja, und wenn man sich das anschaut, dann kriegt man plötzlich auch ein anderes Verhältnis zu den Arten. In Mitteleuropa ist das Artenwissen gut dokumentiert Und jeder interessierte Laie kann sich mit Bestimmungsbüchern über sämtliche hier vorkommenden Tiere und Pflanzen eindecken. Schon im Mittelmeerraum ist das anders. Und erst recht in Afrika, bei gleichzeitig viel größerer Artenvielfalt. Es gibt in den Tropen extrem viele Arten, von denen man nur ein einziges Individuum kennt. Ja, das hat irgendwann vor 100 Jahren mal ein Experte beschrieben als eine neue Art und seitdem hat es nie wieder jemand gesammelt. Wir wissen weder, was sie dem Menschen nützen, denn viele dieser Arten sind eben auch nützlich, noch wissen wir, ob sie irgendwie gefährdet sind, welche Bedeutung sie vielleicht in der Evolution oder auch in der, für die Ökosysteme haben. Wir wissen wirklich gar nichts. Und wo es das Wissen gibt, da fehlt dann oft das Geld. Auch bei Wissenschaftlern wie Axel Hochkirch gehen Forschung und ehrenamtliches Engagement fließend ineinander über. Momentan laufen sämtliche internationalen Bemühungen zum Heuschreckenschutz rein ehrenamtlich. Und ich selber merke ja, dass meine Zeit beschränkt ist. Ich mache das sehr gerne und sehr häufig, aber irgendwo ist die Zeit dann auch vorbei und man kommt eigentlich nicht mehr dagegen an. Und es gibt eigentlich genügend Experten, die so, sagen wir mal, nach ihrer Doktorarbeit so eine Aufgabe natürlich auch übernehmen könnten, die aber meistens dann doch in andere Felder abdriften, weil einfach da auch kein Arbeitsmarkt ist. Aber da müsste man wirklich mal einen Akzent setzen und sagen, hier, wir als Deutschland, so als reiche Industrienation, kann es sich auf jeden Fall leisten, so ein Zentrum, ähnlich wie das Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam mit so einem ähnlichen Budget zu etablieren, um auch wirklich international mal Akzente zu setzen und neue Projekte zu starten und wirklich was für den Schutz von wirbellosen Arten zu machen. Aber wenn dann etwas unternommen würde, könnte sich der Erfolg schnell einstellen. Dadurch, dass sie so kurze Generationszeiten haben, das heißt, kann man innerhalb eines Jahres oder innerhalb weniger Jahre auf jeden Fall für eine Population einer seltenen Insektenart auch viel machen. Bislang sind es vor allem ehrenamtliche Forscher wie die des Entomologischen Vereins Krefeld, die dafür sorgen, dass wir wissen, was uns verloren geht. Solche Vereine gibt es in ganz Deutschland. Und ihre Mitglieder, die nicht unbedingt Biologie studiert haben, sind bei Behörden und Wissenschaftlern hoch respektiert. Denn viele Insekten sind sehr schwer zu bestimmen. Man braucht viel Zeit und Geduld, um Experte zu werden für einzelne Insektenfamilien. Deshalb ist der Verein seit Jahrzehnten ein begehrter Forschungspartner für Hochschulen, Behörden und Umweltorganisationen. Aber egal, wer der Auftraggeber war, stets wurde dasselbe Fallenmodell in derselben Weise installiert und die gefangenen Insekten auf dieselbe Weise gewogen. Deshalb sind über einen so langen Zeitraum alle Daten vergleichbar. Der Verein hat aber auch das Umfeld der Fallen dokumentiert, die stets in Naturschutzgebieten standen. Durch Vegetationsuntersuchungen, Luftbilder und Wetterdaten, berichtet Martin Sorg. Eine der zentralen Aussagen aus der Auswertung des Umfeldes ist einfach, mehr als 90% der Standorte hatten landwirtschaftliche Nutzung und dabei auch teilweise eben Ackerbau im Umfeld, sowohl innerhalb der Schutzgebiete an manchen Stellen als auch außerhalb der Schutzgebiete. Landwirtschaft innerhalb von Naturschutzgebieten. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Aber ob es eher Ackerbau oder Grünland ist, konventionelle oder Biolandwirtschaft und wie groß der Anteil ist, dazu gibt es keine Statistik. Und bei privaten landwirtschaftlichen Flächen ist es rechtlich nicht möglich, die Besitzer zum Ökolandbau zu verpflichten oder zur schonenden Grünlandwirtschaft. Außer man würde ihnen Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen, aber meist sind die nicht zu finden oder es fehlt das Geld dafür. Mehr als 8.700 Naturschutzgebiete gibt es in Deutschland. Sie belegen zusammengenommen aber nur 4% der Fläche Deutschlands. Damit wird ein zweites Manko deutlich: die Zerstückelung in viele kleine Flächen, die bis ins Zentrum von der Umgebung beeinflusst werden. Viele Insekten haben auch einen Aktionsradius von mehreren hundert Metern, also bis weit in diese Umgebung hinein, meist Äcker, intensiv genutzte Wiesen, Straßen und Siedlungen. Und wenn eine bunte Wiese nur auf der anderen Straßenseite liegt, ist sie für manche Insekten unerreichbar, sagt Andreas Segerer, Experte für Schmetterlinge an der Zoologischen Staatssammlung in München. Durch die Zerstückelung werden die Lebensräume der Schmetterlinge immer kleiner, immer stärker reduziert. Und unsere Studien haben auch gezeigt, oder von Kollegen, dass, obwohl die Schmetterlinge fliegen können, eine Straße schon eine sehr gravierende Barriere sein kann. Das heißt, obwohl sie fliegen könnten, fliegen sie über die Straße nicht. Und wenn die Biotope, die Lebensräume immer mehr verinselt werden, wird damit der genetische Austausch innerhalb der Population unterbrochen und irgendwann bricht die Population von selbst zusammen. Die Population, also der Bestand an einem Ort, ist entscheidend, damit eine Insektenart ihre ökologische Rolle wahrnehmen kann. Und dort zeigt sich bei den Langzeitstudien, dass die Bestände auch häufiger Schmetterlingsarten in der Regel um 90, manchmal sogar 99% zurückgegangen sind in den letzten 5 Jahrzehnten. In Bayern gibt es einen Ort, an dem diese Entwicklung besonders gut dokumentiert ist. Der Keilberg oder Keilberg, wie die Regensburger sagen. Er liegt im Osten der Stadt und heißt so, weil ein Ausläufer des Jurakalk hier wie ein Keil in das kristalline Grundgebirge der Oberpfalz hineinragt. Dieser Ort ist zumindest in Deutschland einmalig. Und zwar deswegen, weil am Keilberg in Regensburg seit über 250 Jahren mehr oder weniger kontinuierlich Daten über alle Gruppen der Schmetterlinge erhoben wurden. Typischerweise würde dort ein Kalkmagerrasen wachsen. Und früher war das auch so, erinnert sich der gebürtige Regensburger. In den 1970er Jahren, als ich noch Schüler war, da war dieses Gelände noch wesentlich offener, das Pflanzenwachstum in der Intensität wesentlich weniger, das heißt die Grasnarbe war niedriger und insgesamt alles sehr viel blütenreicher und ärmer an Büschen. Wer die Landschaft nicht von früher kennt, sieht immer noch eher schüttere und bunte Wiesen im Vergleich zum stark gedüngten bäuerlichen Grünland. Aber für Schmetterlinge ist der Wandel der letzten Jahrzehnte dramatisch, sagt Andreas Segerer. Die Schmetterlinge, die eben auf bodennahe Pflanzen spezialisiert sind, sei es zum Saugen oder um ihre Eier abzulegen, haben schon Schwierigkeiten, nach unten zu kommen durch die hohe Grasschicht. Und insgesamt verändern auch die Gräser die kleinklimatischen Bedingungen. Das sind ja eigentlich ursprünglich ganz heiße, nährstoffarme Lebensräume. Und durch den immer höher werdenden Pflanzenwuchs gibt es mehr Beschattung und mehr Feuchtigkeit in Bodennähe. Also ein sehr starker Klimawandel für die Insekten im Kleinen. Und viele spezialisierte Arten tolerieren das nicht mehr. Von den über 1400 an diesem Fundort bekannten Arten können wir an diesem Fundort nur noch 2 Drittel im 21. Jahrhundert nachweisen. Also 1 Drittel Artverluste haben wir bereits. Darunter sind vor allem die auf trocken-warme Lebensräume spezialisierten Arten. Aber auch sogenannte Generalisten, die sich flexibler an unterschiedliche Umweltbedingungen anpassen können, leiden unter dem Wandel, dessen Ursache man vom Rand der Hochfläche sehen kann. Am Fuß dieser Hänge unten im Donautal sind intensiv bewirtschaftete Felder. Das bedeutet, hier werden große Mengen an Stickstoffdünger, sei es in Form von Gülle oder Mineraldünger, ausgebracht und sicherlich auch Pestizide. Diese Substanzen verteilen sich durch die Luft, durch die Thermik und verbreiten sich also im kilometerweiten Umkreis. Um die Felder schlagen sich also auch hier nieder. Das ist eigentlich ein Experiment, das wir hier machen mit völlig ungewissem Ausgang. Welche Kettenreaktion, Folgereaktion in diesem hochgradig miteinander vernetzten Wirkungsgefüge das hat, das wissen wir alles nicht. Aber wir sind verantwortlich für diese Folgen unseres Handelns, die wir nicht überblicken. Nicht einmal für die nahe Zukunft, sagt der Tierökologe Wolfgang Weißer von der TU München. Er hat solche Entwicklungen in Langzeitexperimenten simuliert. Wenn wir heute einen Eingriff machen irgendwo, dann dauert es einige Jahre, bis wir die vollen Effekte an Verlust an Vielfalt sehen. Und wenn die Arten weg sind, dann ist nicht sofort die Funktion völlig weg, sondern auch da dauert es einige Zeit, bis wir diese Funktionen auch völlig verlieren. Die Funktion der Insekten als Futter für Vögel und Fledermäuse etwa. Fällt diese Funktion aus, fehlen bald auch sie und die Ökosysteme verarmen. Oder die Funktion als Bestäuber. Es gibt immer weniger Wildbienen und die Honigbienen, die von Imkern gehalten werden, sind allein mit all den Obst- und Rapsblüten überfordert. Ich glaube, dass der Verlust an Bestäubern noch sehr viel drastischere Folgen haben wird in der Zukunft, als er heute hat. Heute verlieren wir Populationen hier und da, aber wir haben, glaube ich, noch keinen flächendeckenden Verlust von den meisten Arten. Aber wir sind dabei, den zu erzeugen. Ebenso wichtig für die Landwirtschaft ist die biologische Schädlingsbekämpfung, also dass zum Beispiel Marienkäfer Blattläuse fressen. Was solchen Nützlingen fehlt, ist ein Lebensraum, dort, wo ihre Dienste gebraucht werden. Also nicht in den ohnehin oft zu kleinen Schutzgebieten, sondern mitten in der Agrarlandschaft. Dort, wo jetzt sehr schnell Insektizide eingesetzt werden, sobald sich ein paar Schadinsekten zeigen. Was eigentlich nicht passieren sollte, sagt Wolfgang Weißer. Das Pflanzenschutzgesetz sagt, dass die chemische Bekämpfung das letzte Mittel ist, um eben Schaderreger zu bekämpfen. Nach allen anderen Maßnahmen, die eine Verbreitung von Schädlingen verhindern. Allen voran der Fruchtwechsel, also der Wechsel der Kultur auf dem Acker von Jahr zu Jahr. Wichtig ist auch die Förderung von nützlichen Insekten, etwa indem man ihnen Lebensraum an Feldreinen bietet. Und ein aktives Schädlingsmonitoring. dass man Prognosemodelle entwickelt, dass man vorhersagen kann, wie wahrscheinlich ein Ausbruch ist. Das war eine sehr aktive Forschung in den 70ern, 80ern, sogar zurück in den 1960er Jahren. Das ist im Wesentlichen aufgegeben worden. Heute lässt man den Landwirt allein mit seiner Entscheidung. Es gibt kaum staatliche Beratung in die Richtung. Und der Landwirt, der diese Beratung nicht hat, der macht dann oft das, von dem er weiß, dass es funktioniert, nämlich dass er zu Insektiziden greift. Es wäre also schon viel gewonnen, würde das Pflanzenschutzgesetz wirklich ernst genommen und gäbe es mehr Vielfalt auf Äckern und Wiesen. Für die Landwirte darf das natürlich kein Nachteil sein. Das heißt, wir sollten das Geld, was wir zu Recht den Landwirten zur Unterstützung geben, sollten wir eben auch dafür anwenden, dass die Agrarumweltmaßnahmen, die wir machen, dass die auch wirklich funktionieren. Rund die Hälfte der Landesfläche in Deutschland wird landwirtschaftlich genutzt. Aber man darf die Bauern nicht allein in die Pflicht nehmen, sagt Wolfgang Weißer. Auch die Kommunen können viel tun oder vielmehr sollten sie auch manchmal etwas bleiben lassen. Viele Insekten überwintern in toten Pflanzenteilen. Und wenn wir überall alle Wege immer 5-mal im Jahr mähen, sehr früh mähen, dann verschwinden diese ganzen Insekten. In den Blütenköpfen von vielen Pflanzen gibt es Insekten. Und wenn die Pflanzen nicht zur Blüte kommen, ja, dann fehlen sie einfach. Entlang von Feldwegen, entlang von Straßen. Das sind sogenannte EDA-Flächen, die EDA sind, die wir nicht nutzen im Sinne von, dass wir das anbauen. Die könnten wir dafür verwenden, um Insekten zu fördern. Und das Gleiche gilt auch ehrlich gesagt für unsere Hausbesitzer. Im Garten können wir eine reiche Pflanzenvielfalt haben und die Städte können auch sehr artenreich sein, auch was Insekten angeht, wenn man ihnen die Chance dazu gibt. Der Vielfalt eine Chance geben. Nicht nur, weil uns sonst irgendwann die Bestäuber und die natürlichen Schädlingsbekämpfer fehlen, sondern weil wir eine ethische Verantwortung haben für die Folgen unseres Handelns, die wir kaum überblicken können. Wir können versuchen, die biologische Vielfalt, die jetzt verloren geht, zumindest teilweise wiederherzustellen. Schwierig wird es, wenn die Lebensräume für spezialisierte Arten einfach nicht mehr da sind. Noch können wir das in vielen Fällen wohl verhindern. Sie hörten »Das große Insektensterben – Was uns verloren geht« von Renate L. Sprecherin Rail Comtesse. Ton und Technik Ursula Kirstein, Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.